Gedicht 15 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. O klage mich nicht an, weil ich vor dir ein allzu still und traurig Antlitz trage. Denn wir zwei blicken zwei verschiedene Wege, und nicht dasselbe Sonnenlicht kann uns um Haar und Stirne sein. Du blickst auf mich, ganz ruhig und getrost, wie auf die Biene, die ein Kristall umschließt. So hat das Leid mich in der Liebe göttlichen Kristall fest eingeschlossen, und die Flügel rühren und in die Lüfte fliehen, war ganz unmöglich, wenn so Unmögliches ich je versuchte. Ich aber blick auf dich, und seh, hinter der Liebe, auch der Liebe Ende, hör das Vergessen jenseits des Gedenkens, wie einer, der da starrt von hohem Sitz über die Ströme auf das bittere Meer. Ende von Gedicht 15.